mehr Landschaft zwischen Wildgras und Korn. Keine Lust, kein Leid, doch die offene Tür ist als Ausweg doch schon verloren. Schließlich sind wir nicht verfeindet, dein Herz ist mir eingemeindet. Doch die Zwischenzeit macht uns matt wie Laub, weil du nicht vom Baum des Jahres, was so klanglos schreit, brüllte sonst uns taub. Jetzt schon schreckt mich das Grau des Haars. Doch Dämmerung heißt nicht Verzicht, also blass nicht Staub ins Licht. Kannst du Leben bewahren? In der Zwischenzeit sagt man ja wie nein, trifft wie Fremde sich nachts in Bars. Bereit, wieder sanft zu sein und liegt Freundin mir erspart. Doch Dämmerung heißt nicht Verzicht, also blass nicht Staub ins Licht. Kannst du Leben bewahren? Kannst du Leben bewahren? Sind die Bären zwischen grün und schwarz, leb ich manchmal auf.